Ein Fachmann für Turbulenzen. Craig Dixon saß im Wohnzimmer einer Junior Suite des Four Seasons, verzehrte eine teure Mahlzeit, die er sich vom Zimmerservice hatte bringen lassen, und sah sich etwas aus dem Pay-Per-View-Angebot an, als das Telefon läutete. Sein bislang ruhiger Herzschlag verlor seine Gelassenheit und beschleunigte sich. Dixon war alleinstehend, ja der Inbegriff eines einsamen Wanderers, und nur eine einzige Person wusste, dass er hier in diesem schicken Hotel gegenüber dem Boston Common steckte. Er überlegte, ob er einfach nicht abnehmen sollte, aber der Mann, den er den Koordinator nannte, würde nur wieder anrufen und nicht aufgeben, bis er abhob. Wenn er sich weigerte zu reagieren, würde es Konsequenzen geben. »Die Hölle ist es zwar nicht«, dachte er, »dafür sind die Unterkünfte zu hübsch, aber es ist das Fegefeuer, und die Aussicht, sich zur Ruhe zu setzen, war in weiter Ferne.« Er schaltete den Fernseher stumm und griff nach dem Telefon. Anstatt »Hallo«, sagte er, »das ist nicht fair. Ich bin erst vor 2 Tagen aus Seattle gekommen, bin noch in der Erholungsphase.« »Das weiß ich, und es tut mir furchtbar leid, aber gerade hat sich etwas ergeben, und Sie sind als Einziger verfügbar.« Das S am Wortanfang hörte sich wie das TH in Thank You an. Der Koordinator hatte die besänftigende, einschläfernde Stimme eines Radio-Disc-Jockeys, die nur durch jenes gelegentliche leichte Lispeln verunziert wurde. Dixon hatte ihn noch nie gesehen, stellte ihn sich jedoch groß und schlank vor, mit blauen Augen und einem alterslosen, faltenfreien Gesicht. In Wirklichkeit war er wahrscheinlich fett, kahlköpfig und dunkelhäutig, aber Dixon war sich sicher, dass sein mentales Bild sich nie ändern würde, weil er nicht erwartete, den Koordinator je zu Gesicht zu bekommen. Er hatte im Lauf seiner Jahre bei der Firma, falls es tatsächlich eine Firma war, eine ganze Reihe Turbulenzexperten kennengelernt, und keiner hatte den Mann je gesehen. Faltenfrei war übrigens keiner der Experten, die für ihn arbeiteten, selbst die in den 20ern und 30ern sahen ziemlich alt aus. Das lag nicht an ihrem Beruf, in dem man zwar manchmal Überstunden machen, aber keine schweren Sachen heben musste, es lag daran, was sie dazu befähigte, diesen Beruf auszuüben. »Schießen Sie los«, sagte Dixon. »Allied Airlines, Flug 19, nonstop von Boston nach Sarasota. Abflug heute Abend um 20.10 Uhr. Sie haben gerade genügend Zeit, es zu schaffen.« »Gibt es denn wirklich niemand anderen?« Dixon merkte, dass er beinahe jammerte. »Ich bin müde, Mann, total müde. Der Flug aus Seattle war beschissen.« »Der übliche Sitzplatz«, sagte der Koordinator, das S im letzten Wort war gelispelt, dann legte er auf. Dixon beäugte seine Portion Schwertfisch, die er nun nicht mehr wollte. Er warf einen Blick auf Kate Winslet in der Miniserie, die er nun nicht zu Ende bringen würde, zumindest nicht in Boston. Er stellte sich vor, und zwar nicht zum ersten Mal, einfach seine Sachen zu packen, ein Auto zu mieten und nordwärts zu fahren, zuerst nach New Hampshire, dann nach Maine und dann über die Grenze nach Kanada. Aber man würde ihn aufspüren, das wusste er. Und in den Gerüchten darüber, was Experten wie ihm zustieß, die sich aus dem Staub machten, war von tödlichen Stromschlägen, Ausweidung und sogar davon die Rede, dass man bei lebendigem Leib gekocht werde. Den Gerüchten glaubte Dixon zwar nicht, aber irgendwie doch. Er fing mit Packen an, viel war nicht zu tun. Als Turbulenzexperte reiste man mit leichtem Gepäck.